Wir wollen über Konflikte in Afrika. Stimmt Genau. das so? Wahlen und Konflikte in Afrika, postelektorale Konflikte oder auch präelektorale. Ich weiß gar nicht, ob man das im Deutschen so sagt, aber genau. Konflikte um Wahlen. Und welche Konflikte gibt es da? Also, ich muss zugeben, Guinea ist Wahlkonflikt. Genau. Nigeria ist Protest gegen Polizeiwillkür, nicht Genau, Wahl. in Nigeria habe ich mir jetzt nicht so sehr angeguckt, also jetzt schon innerhalb der Berichterstattung über die Proteste und auch sonst spielen die da unten auch für mich eine Rolle, weil Nigeria ist ja die größte Wirtschaftsmacht der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft und kommt für fast die Hälfte von sowohl Bevölkerung wie auch Einkommen auf oder Wirtschaftskraft dieser Region. Allerdings habe ich mich jetzt in meinen Studien hier sehr auf Französisch-Westafrika konzentriert. Da gibt es ja unten am Meer sozusagen ein paar englische Kolonien, dazu gehört Nigeria und Ghana zum Beispiel. Liberia und Sierra Leone waren auf jeden Fall auch englischsprachig. Da ist dann Amerika und andere Kräfte sozusagen auch noch wichtig. Aber ich habe mich jetzt sehr auf die Elfenbeinküste und Guinea, aber auch Niger, Mali, Burkina Faso, Senegal, Togo, Benin, das sind alles Länder, die sehr französisch geprägt sind durch die ehemalige Kolonialmacht oder ihr ehemaliges Koloniedasein. Und da gab es dann eben auch, als die Kolonialmacht abzog in den 60er Jahren, hat sie das nur durch starke Auflagen gemacht. Das war, dass die Leute weiter diesen CFA-Franc benutzen, der damals noch an den Franc gekoppelt war, mittlerweile an den Euro gekoppelt ist. Also es gibt einen festen Umrechnungskurs und die Finanzpolitik wird sozusagen in Europa gemacht. Der Leitzins gilt der europäische und solche Sachen. Und dann gab es in solchen Verträgen auch Exklusivrechte für den Rohstoffabbau, für die Militärausstattung und auch oft, jetzt nicht mit allen Ländern, aber zum Beispiel mit der Elfenbeinküste, diese Exklusivrechte für die Militärausstattung und Militärbasen. Und das hat man dann France-Afrique genannt. Der erste Präsident der Elfenbeinküste, der Félix Houphouët-Boigny, hat das geprägt sozusagen als positiven Begriff und wurde dann recht schnell ein Begriff der Kritik, der eben diese formellen Netzwerke zwischen afrikanischen Eliten und französischen Unternehmen bezeichnet. Das bezeichnet, inwieweit dann diese Länder auch von ihren eigenen Eliten sozusagen verkauft werden für Macht, indem sie französisch gestützte Macht haben und Geld natürlich. Und genau, da, das sind natürlich verschiedene Seiten. Da gibt es die Leute, die sagen, das hilft der Region sehr, die haben sehr viel weniger Inflation als andere Länder, die zum Beispiel nicht den CFA-Fonds haben, aber insgesamt kann man schon auch sagen, diese westafrikanischen Länder, mit denen Frankreich viele solche Verträge hat, auch zu den ärmsten der Welt immer noch gehören, sich auch im afrikanischen Vergleich weit weniger entwickelt haben als zum Beispiel andere Wirtschaftsgegenden oder als Nigeria und Ghana zum Beispiel auch, nur die Elfenbeinküste. Da geht wirtschaftlich auch ziemlich gut voran. Genau, und dann wissen wir auch jetzt nochmal zu dieser ganzen Region, dass da auch sehr viel europäisches Militär ist. Jetzt nicht, also in der Elfenbeinküste sind schon Soldaten von Frankreich, in Guinea ist kein europäisches Militär, aber dann eben in Mali, Burkina Faso, Niger, da sind die Einheiten zur Terrorbekämpfung, die in Mali der MINUSMA, das ist eine UN-Mission, dann aber auch die französische Barkhane, die geht über die ganzen G5-Staaten. Die G5-Staaten ist eine Gruppe, die G5 Sahel heißen die. Die sind auch von Frankreich so ein bisschen initiiert, aber eben Bekämpfung der Terrorgruppen, das sind Al-Qaida-Gruppen, das sind islamische Staatgruppen oder gerade aus eher dem Norden von Nigeria kommend, dann auch in die ehemaligen französischen Kolonien Niger und Burkina Faso kommen und auch den Tschad, die Boko Haram. Genau, und die werden da bekämpft, eben von der G5, was die Staaten selber, Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Niger und Tschad sind zusammen mit den Franzosen. Die Barkan darf sich jetzt sozusagen in diesen Ländern einmal überall bewegen. Die Franzosen haben also einen Bereich, der da halb Westafrika bedeckt. Und da geht es dann zum Kampf gegen Terror, aber schon auch zur Begrenzung von Migration. Dann gibt es ja noch die Ausbildungsmission EUTM für das Militär dort und EUCAP für die Polizei. Und da geht es schon auch viel um Migrationsbegrenzung, um Aufbau von Staatlichkeit, Kontrolle des Staates über die Region. Und wo sich früher Leute frei bewegen durften, sollen sie das jetzt nicht mehr können. Und das hat natürlich auch viel mit europäischen Interessen zu tun. Ich habe jetzt die letzten beiden kleinen Auskopplungen aus meiner größeren Studie, die noch kommt, eben sehr an die Wahlen angelegt, weil es klar war, dass es da Probleme gibt. Guinea und Elfenbeinküste und dann, was auch noch kommt. Also Elfenbeinküste ist ja jetzt gleich am Sonntag, am 31. Oktober, und dann kommt im November und Dezember noch Burkina Faso und Niger. Soweit mal zur Einleitung. Du hast jetzt also zum Beispiel am 16. Oktober zu den Wahlen was veröffentlicht, einen kürzeren Artikel bei IMI. Und worum geht es da eigentlich dir insbesondere? Was da, also Konfliktpotenzial, das durch die Wahlen ausgelöst wird, oder die Konflikte, die sowieso da sind und durch die Wahlen hochkochen? Wie rum würdest du das sehen? Ich habe ja sowohl den letzten da am 16. über Guinea, wie auch jetzt, ist ja jetzt, gestern dann auch meiner über die Elfenbeinküste veröffentlicht worden. In beiden geht es um Wahlen, um Konflikte, die jetzt direkt mit den Wahlen zusammenhängen. Vor allem in Guinea ist es schon jetzt auf diese Wahl hervorgekommen, obwohl das jetzt auch schon ein paar Jährchen, also 3, 4 Jährchen geht. In Guinea wurde der jetzt amtierende Präsident Condé, Alpha Condé, war sozusagen der erste demokratisch gewählte Präsident, nachdem 2010 der langjährige Herrscher Lansana Conté, das wurde geputscht, nachdem gestorben ist. Und dann kam Alpha Condé ran, wurde in dem Sinn also auch als ein demokratisch gewählter Präsident sehr begrüßt. Und dann gab es jetzt aber immer wieder Probleme, gerade weil er eben auch, wie viele andere Herrscher das auch machen, sehr autoritär dann wurde und die Opposition unterdrückt hat. Der wurde dann 2015 wiedergewählt. Und dann hat er jetzt aber die Verfassung geändert. Viele sagen wahrscheinlich, um dann nochmal kandidieren zu können. Das ist ein ähnlicher Fall wie in der Elfenbeinküste auch. Die Präsidenten sagen, sie haben die Verfassung geändert und mit einer neuen Verfassung tritt eine neue Republik in Kraft. Das ist sozusagen wie eine Neugründung der Nation. Und dann zählen die Amtszeiten von vorher nicht. Und dann können sie trotz einer Amtszeitenbegrenzung von 2 Amtszeiten, die in der Verfassung steht, die sie auch gar nicht angerührt haben, also sie bleibt bestehen, aber sie können sozusagen ihre vorherigen nicht zählen lassen und erneut antreten. Und das hat er jetzt auch getan und dann gab es eben sehr lange Proteste von großen Oppositionsbündnissen, wo viele Parteien und Zivilgesellschaft drin waren, die sich da dagegen eben gestellt haben und die haben dann auch die Wahl boykottiert und dann gab es da sehr große Unregelmäßigkeiten bei dem Wahlregister. Da hat die internationale Organisation der Frankophonie das stark kritisiert, weil von den 7,7 Millionen Wahlberechtigten waren gut 2,5 Millionen nicht identifizierbar, also ein Drittel. Und die Opposition oder die meisten Oppositionsparteien haben dann das Referendum, für was dieses Wahlregister war, das im Oktober letzten Jahres haben die Demonstrationen angefangen und im April war das Referendum. Wir haben da das Referendum boykottiert. Trotzdem gab es dann 60% Partizipation, und das Referendum wurde angenommen. Aber das ist natürlich schon sehr fragwürdig, wenn dann dieses Wahlregister, wenn ein Drittel schon nicht verifizierbar war. Und tatsächlich gab es jetzt für die Präsidentenwahl dann auch ein neues Wahlregister, das dann nur noch 5,4 Millionen gezählt hat. Aber jeder Herrscher braucht ja eine Legitimation innerhalb seines Landes, aber auch nach außen hin, damit die anderen Akteure, die anderen Nachbarländer und alle weiter mit ihm handeln. Und die hat ihm jetzt niemand von außerhalb so wirklich entzogen. Man hat das Referendum kritisiert, auch aus französischer und europäischer Sicht oder auch von der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft, obwohl die eigentlich nicht so wirklich mit Verurteilungen, aber letztendlich wurde ja alles akzeptiert und seine weitere Kandidatur damit auch. Und genau, die Wahl war jetzt letzte Woche Sonntag, also am 18. ist ungefähr da. Er wurde da auch wiedergewählt, wie das die Wahlkommission sagt. Allerdings hatte sich der Gegenkandidat aus der Opposition, der auch innerhalb der Opposition stark in Kritik stand, weil die das ja boykottieren wollten eigentlich, diese Präsidentschaftswahl, so wie auch das Referendum damals. Und der hat sich dann erstmal selbst als Sieger ausgerufen. Das kam dann hier in den Medien, was da schon von berichtet hat, oder internationale Medien, war dann ein bisschen schwerer. Das hat man nur auf der Deutschen Welle gesehen, dass die wohl nach eigenen Ausgaben der Partei eben die Zahlen von den Wahllokalen direkt wohl zusammengezählt hätten. Das kann ich jetzt natürlich auch nicht überprüfen, ob das da ein PR-Gag war, der dann auch zu Gewalt gerufen hat. Also ich habe dann auch so einen Aufruf von Diallo, also von diesem Oppositionskandidaten gesehen, wo ich mir auch dachte, da seine Protestierenden so weiter anzufeuern, während da Leute dabei sterben. Also es sind schon einige Menschen, also im zweistelligen Bereich noch unter 100, aber seit Oktober sind dabei einige gestorben, hauptsächlich durch Sicherheitskräfte, also Oppositionsdemonstranten von der Partei, eben von dem Dialog auch viel, oder aus diesem Bündnis heraus. Es geht jetzt weiter wie vorhergesehen. Der Conde ist wiedergewählt worden, der hat ja auch bei der Wahlkommission einiges irgendwie verändert. Sowas kann man ja dann die Details aus dem Artikel holen und sich da nochmal angucken. Und das ist jetzt passiert und es haben natürlich auch alle Interesse an Stabilität dort. Guinea ist ein sehr rohstoffreiches Land, es hat Gold und Öl, auch ein bisschen Diamanten und vor allem aber Bauxit. Bauxit ist der Grundstoff für Aluminium. Wir sind ja in Deutschland der größte Aluminiumverbraucher in der Europäischen Union und es kommt für, es war nicht 88% bei uns, sondern es sind nur 66% aller Importe dieses Erzes nach Deutschland, aber 88% der spanischen Importe und 71% der irischen Importe. Nach Frankreich geht eher Gold aus Guinea. Dazu braucht es natürlich auch Stabilität. Im Krieg ist, oder in Bürgerkriegen ist sowas nicht immer leicht, alles rauszuholen. Und in dem Sinn fand ich dann auch die Kritik von FIAN, das ist eine Menschenrechtsorganisation, sehr interessant, weil die Bundesregierung genau für eine große Bauxitmine dort unten Kreditgarantien gibt, für die ING DIBA, die gibt den Kredit. Wenn das nicht klappen sollte, dann zahlt die Bundesrepublik das zurück, die gibt die Sicherheit sozusagen, aber das heißt natürlich auch, dass man ein Interesse daran hat, dass das klappt, diese Milliarden, um dann das Bauxit dort abzubauen. Das wird zum Beispiel bei Daimler und Porsche und Audi verwendet, genau das Bauxit da aus dieser Region, von diesen Firmen. Ohne da jetzt natürlich jetzt Verschwörungstheorien von was wir da alles getan hätten, das reicht eben auch oft nicht so genau hingucken zu müssen. Dieser Konflikt in Guinea, der geht jetzt seit anderthalb Jahren etwa, oder wie lange gibt es diesen Konflikt zwischen dem Präsidenten und der Opposition? Ist das ein neuerer Konflikt oder ist es so wie in der Elfenbeinküste, wo seit über 20 Jahren ein Konflikt zwischen im Endeffekt denselben Kontrahenten besteht? Ich finde es schwer, in den europäischen Medien wird es dann immer recht schnell auch auf eine ethnische Geschichte sehr reduziert, wo ich immer das Gefühl habe, weiß nicht, ob ich das so eindeutig machen würde. Also sowohl in der Elfenbeinküste wie auch in Guinea gibt es da natürlich schon auch Geschichten zwischen den Ethnien. Es sind einfach, also die Grenzen sind europäisch gezogen in Linien oder wie überall die Grenzen sind eben in durch Kriege definierte Linien. Das heißt, kein Staat ist eine Nation in dem Sinn. Das heißt, da sind einfach Leute miteinander auch, die unterschiedliche Sprachen sprechen und unterschiedliche Lebensstile haben. Sowas kann natürlich immer zu Konflikten führen und es wird dann schon auch sehr darauf reduziert, dass Condé Malinke ist, was eine sehr dominante Bevölkerungsgruppe ist und dass der Diallo von den Fulani unterstützt oder stammt, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob man das darauf reduzieren kann. Das hat dann natürlich schon auch immer was damit zu tun, was für Gegenden dann mehr entwickelt werden, welche, wie überall, das ist jetzt nicht nur vetternwirtschaftlich in Afrika, sondern überall Politik, ne? Man wächst und wird ja erfolgreich mit bestimmten Leuten und das muss geteilt werden, das, was man da rauszieht an Macht und Geld. Wo werden Straßen gebaut, wo werden öffentliche Einrichtungen gebaut? Ob das jetzt nur damit zusammenhängt, das würde ich mal bezweifeln. Jeder Konflikt kann in der Geschichte größere Konflikte gesehen werden, aber genau, jetzt habe ich hier nochmal die Zahlen auch vor mir. Das sind halt 30% Madinke, 30% Fula, das sind die größten Parteien, aber dann gibt es ja nochmal 40% alle andere Ethnien auch. Deswegen weiß ich nicht, ob ich das nur in diese Tradition stellen würde, wie viele Medien das machen. Machen auch viele, zum Beispiel in der Elfenbeinküste, wo es dann immer zwischen als ein Konflikt zwischen den Daseienden und den neu hinzugekommenen, als die Elfenbeinküste wirtschaftlich als halt sehr gewachsen ist im Vergleich zu den anderen Staaten, ist auch, ich war ja dort unten, ich bin mit dem Fahrrad von Abidjan bis nach Bamako gefahren. Bamako ist die Hauptstadt von Mali und da spürt man dann auch den Wechsel, wenn man von der südlichen Elfenbeinküste zur nördlichen kommt, wo es dann schon sehr viel trockener wird. Und dann Mali und sowas alles schon in der Sahelregion viel trockener. Das war natürlich leicht, da unten in der Elfenbeinküste ein wirtschaftliches Wunder hervorzubringen. Durch Kakao ist ja der weltgrößte Kakaoproduzent, der gut 40% des weltweiten Kakaomarktes beliefert. Und dann gab es da, nachdem viele Leute kamen aus den umliegenden Regionen, so ein bisschen auch unter einem der vorherigen, also 1990er Jahr unter dem Bedi so Regelungen, dass Ausländer, die noch nicht so lange da sind, überhaupt, wie genau es jetzt bestimmt wird, wer dann schon darf und wie die Naturalisierung ist, kann ich jetzt im Detail nicht beschreiben, aber dass die Leute, die keine Ivorianer sind, kein Land auf dem Land, also kein ländliches, agrikulturelles Land kaufen dürfen. Und das kriegt man von sehr vielen Medien jetzt schon auch als diesen Grund, Konflikt, dass jetzige Präsident Ouattara, der mit Hilfe von UN und Frankreich da terrorisch gegen den vorherigen Gbagbo unterstützt wurde und eingesetzt wurde, dass der eben auch die Leute vertritt, die neu hinzugekommen sind, während der andere sozusagen xenophob sei. Wo ich auch eine ganz schwierige Verallgemeinerung finde, die sich auch bis sehr in linke Medien zieht, die natürlich das Narrativ dann auch mögen und ist ja auch wichtig, aber ich komme dann halt auch aus so anderen bäuerlichen Bewegungen, die ich jetzt irgendwie in Südamerika mehr kennengelernt habe und denke mir dann so auch, ja, wenn natürlich das geändert wird in einem Land, wo das meiste an Land noch gar nicht festgeschrieben ist, welchen Dörfern was gehört, dann öffnet es halt auch Tür und Tor für internationale Agrarkonzerne, sich Land anzueignen, über Käufe natürlich, aber wer hat es dann verkauft und wem hat es gehört und wer hat es dann aber eigentlich wirklich bebaut, sind dann auch andere Fragen. Und da bin ich selber auch nicht ganz so sicher, aber ob das dieses Anti-Imperialistische, was dieser Gbagbo vorher hatte, worüber ich jetzt noch nicht so viel erzählt habe, vielleicht doch halt auch in diesem Bereich sehr die Interessen der Bevölkerung geschützt hat, auch gegenüber dem, was für die anderen immer was Gutes ist, wenn ausländisches Kapital reinkommt. Ouattara, der Präsident, der jetzt sozusagen als nicht so xenophob dargestellt wird, dem Land erstmal vom Internationalen Währungsfonds aufgedrückt worden. Also der hat Karriere beim Internationalen Währungsfonds, bei der Westafrikanischen Zentralbank gemacht, die ja auch diesen CFA ausbringt und da von sehr unter französischem Einfluss steht. Inwieweit das Narrativ dann stimmt, von wegen xenophob, die unterschiedlichen Bevölkerungsschichten oder inwieweit da auch eigentlich andere Sachen dann verdeckt werden, bin ich jetzt auch noch nicht 100% entschieden. Ich war zwar dort, aber das war dann eben auch 8 Jahre später und die Leute reden auch nicht unbedingt dann mit dem Weißen so weit, und ich habe damals auch noch nicht die Recherche gemacht, um so viel darüber zu wissen. Und jetzt die Recherche von hier aus gemacht, natürlich. Ich fand nur sehr spannend, dass 2000 es war, als genau zwischen diesen beiden Personen, diesem Gbagbo und dem Ouattara, also dieser Konflikt, der bestand ja schon im Jahr 2000, und es sind jetzt dieselben Akteure, also dieselben identischen Personen. Das fand ich jetzt nur bei der Côte d'Ivoire eben sehr erstaunlich im Endeffekt, und wollte eben wissen, ob das in Guinea ähnlich ist, also dass die eventuell sogar selbe Personen da die ganze Zeit am Agieren sind. In Guinea war es eben so, dass vor dem Conde dieser Conte dran war, und der war auch für richtig viele Jahre, war es dadurch recht stabil, ein Diktator mit seiner Gruppe, und die beiden waren ja, der Diallo war tatsächlich auch Ministerpräsident unter dem Conte, also könnte man auch sagen, dass der vielleicht von der vorherigen Clique ein bisschen auch ist, so ähnlich wie der Ouattara auch schon Ministerpräsident dann, nachdem er vom IWF aufgezwungen wurde und bei Félix Houphouët-Boigny war. Das ist der, der 1993 gestorben ist in der Elfenbeinküste, der langjährige Diktator, der diesen Begriff France-Afrique geprägt hat. Der war davor auch schon dort Ministerpräsident und hat so auf die Politik eingewirkt und ist dann aber ja erst 2010 rangekommen. Danach war er dann nicht so prominent für eine Weile. Das sind ältere Personen, und jetzt in Guinea gibt es eben erst wieder Konkurrenz um Macht seit 10 Jahren, seit 3 Wahlen jetzt, das war jetzt die dritte Wahl überhaupt, die man sozusagen echte freie Wahlen nennen kann, wenn man das unter diesen Umständen überhaupt kann. Der Raum für den Konflikt ist einfach noch nicht so lang da. Der Raum für den Konflikt, nachdem der Langzeitherrscher gestorben ist in der Elfenbeinküste 1993, seitdem geht es da halt, dass diese drei Parteien, der BD, der ist schon über 80, der jetzt auch zugelassen ist als Kandidat in der Elfenbeinküste, und der Gbagbo, der war eben seit 90 wieder zurück in der Elfenbeinküste aus dem Exil, nachdem Boigny geschwächelt hat und freie Wahlen zugelassen hat, und war erst der BD dran, der wurde dann geputscht von ehemaligen Generälen des Houphouët-Boigny, und dann kam Gbagbo dran, aber nicht durch die, sondern durch eine Wahl gegen den Putschistenführer hat er sich dann durchgesetzt, war lange schon in der Opposition, und dann kam eben Ouattara als ehemaliger Ministerpräsident von dem und Liebling des Westens, kann man schon sagen, eben auch einfach als da aus diesen Finanzinstitutionen rauskommend und der neoliberalen Agenda sehr folgend. Und seitdem hat man da jetzt eben diesen Konflikt zwischen Ouattara, Gbagbo und Bédi. Und jetzt ist es da, kommt es da kommenden Woche zu Wahlen, und von den 44 Kandidaten sind nur 4 zugelassen worden, die sich als Präsidentenkandidaten zulassen wollte. Und dazu gehörte Gbagbo und auch der ehemalige Verbündete von Ouattara, der die Rebellen geleitet hat gegen den Gbagbo, der Soro. Die sind gesperrt, aber von Gbagbos Party gibt es den Pascal Affine N'Guessan, und der Bédi ist zugelassen, und da sieht man halt auch, der Ouattara hat halt alle, auch die aus seinem eigenen politischen Umfeld kommen und kandidieren wollten, also was heißt jetzt Ouattara, die Wahlkommission, hat die nicht zugelassen, der hat aber auch schon viel Einfluss eingeübt, und die sollte eigentlich überarbeitet werden, das hat der Afrikanische Gerichtshof für Menschen- und Völkerrecht beschlossen, wurde aber nicht gemacht, und sowas, da hat auch die Crisis Group, eine NGO, oder auch die EU sogar angemahnt, solche Sachen, aber letztendlich ist es jetzt so, dass Ouattara alleine aus seiner Ecke zugelassen ist, der Bédié ist zugelassen und auch ein Dissident von seiner Partei, das heißt, seine Stimmen könnten sich gleich aufteilen, weil es da 2 Kandidaten gibt. Von Gbagbos Partei gibt es den ehemaligen Ministerpräsident, der zugelassen ist. Und das ist ja auch eine Taktik sozusagen, dass man die Oppositionsstimmen aufspaltet, indem man ein paar Kandidaten zulässt, aber nicht die, die wirklich ziehen. Oder Gbagbo und Soro dürfen halt nicht. Und genau die eigenen Leute aus den eigenen Reihen, die Konkurrenz machen wollen, nicht zulässt, wie zum Beispiel den Soro. Und diese Wahlen finden dann am 31. Oktober, also im Statt, genau. Endeffekt jetzt Samstag statt, ne? Samstag ist es genau, nicht Sonntag. Ja. Und du befürchtest, dass es da ähnlich wie in Guinea dann zu großen Auseinandersetzungen mit Toten etc. kommen könnte Also auf da gab es Gefolge? jetzt auch schon einiges an Toten über die Monate, mindestens 15, schon allein im August gab es in Abidjan in 2 Tagen mindestens 4 Tote bei Demonstrationen von Gbagbo und Bidi-Befürwortern, die halt wollten, dass die Gbagbo zurück darf. Der wurde dann auch für was, für die Gelder, die er in der Wahlkrise damals verwendet hat, als Ouattara sich schon als Präsidenten gewähnt hat oder einschwören lassen hat, verurteilt in Abwesenheit, nachdem der Internationale Strafgerichtshof ihn jetzt für Verbrechen der Menschlichkeit und der Kriegsverbrechen freigesprochen hat. Und Soro hat auch so eine Klage, dass er wohl den Ouattara hätte stürzen wollen und somit sind die beide im Exil und hätten auf Rückkehr Freiheitsstrafen zu befürchten und können somit nicht kandidieren. Und von den ihren Befürwortern gab es schon ein paar Tote und die junge Welt hat es auch von dem Einsatz von ausländischen Milizen und sogar Kindersoldaten durch Ouattaras Seite berichtet, die ungefähr 10 weitere in anderen Städten getötet haben sollen. So geht es schon eine ganze Weile. Seit dem 19. September ist jetzt ein Demonstrationsverbot dort erlassen, aber es war dann, gab dann trotzdem nochmal weitere tote Aufständische. Das Haus von, also das Heimathaus von Pascal Affine N'Guessan, dem Kandidaten von Gbagbos Partei, wurde jetzt im Oktober angezündet. Auch viel legale Repression. Also der Ouattara hat auch Medienkontrollgesetze eingeführt, wo es dann sowas wie Beleidigung des Präsidenten gibt. Es gab verschiedene Abgeordnete sind wegen Fake News verurteilt worden, einfach nur wegen Twitter-Posts, wo sie gemutmaßt haben, dass jetzt die und die Person inhaftiert wird. Es gab außer legale Gewalt auch Medienvertreter, Zivilgesellschaft, auch von der schweizerischen Zeitung Le Temps zum Beispiel, die sind zu einer Audienz von der Wahlkommission gegangen und wollten darüber sprechen und sind dann vor der Wahlkommission von Polizisten und sowas abgefangen worden, zusammengeschlagen worden, eine Weile in Gewahrsam gehalten worden und dann wieder auf freien Fuß gesetzt. Man könnte sagen jetzt eben gerade auch jetzt nur die letzten Monate, jetzt im Sommer schon auch eher mehr als in Guinea, da waren die vielen Tote über von Oktober bis April mit diesem Referendum, das war nochmal ein bisschen wilder als jetzt. Dann schon auch interessant, dass man davon eigentlich recht wenig hört, während Nigeria es jetzt doch sehr geschafft hat, in die Medienbewusstsein unserer Welt, unserer westlichen Welt zu kommen. Also zur Elfenbeinküste würde ich auf jeden Fall den Leuten empfehlen, den Artikel zu lesen, weil das war ja jetzt auf jeden Fall nicht sehr chronologisch geordnet, sondern dies, das eingeschmissen. Und ich glaube, der ist interessant oder dann auch da aus den Fußnoten zum Beispiel die Geschichte zu Thabo Mbeki. Also das war der Vermittler von der Afrikanischen Union und wie die damals dazu standen 2010, weil diese Geschichte ist schon ziemlich heftig. Also auch was man irgendwie, dass die UN dann so parteiisch wurde, dass man das dann lieber irgendwie durch Gewalt gelöst hat, anstatt durch Diplomatie, diese strittige Wahl und sowas, das ist schon sehr eindeutig, das würde ich einfach empfehlen zu lesen. Und jetzt natürlich auch möchte ich darauf hinweisen, dass man da vielleicht mal sich auch informiert, was da jetzt so passiert. Wie gesagt, größter Kakaoproduzent. Wir essen wahrscheinlich alle jeden Tag irgendwo ein Stück Schokolade mit Kakao ist aus der Elfenbeinküste und Afrika mal so weit wegzuschieben, ist halt auch eigentlich ungerecht, gerade wenn man bedenkt, dass wie unsere Autoindustrie auf das Aluminium von Guinea angewiesen ist oder wie wir alle auf die Schokolade aus der Elfenbeinküste angewiesen sind und dass man das da dann einfach schalten und walten lässt, ohne sich da zu interessieren, fände ich dann einfach schade. Aber und ich hatte jetzt das Glück, mich damit so eingehend beschäftigen zu können. Ja, und da ist dann eigentlich die Moral auch nur da ein bisschen aufzupassen, auch immer, wenn die eine Person gleich voll dämonisiert wird und andere als super gut dargestellt werden. Fand das jetzt auch sehr interessant, zum Beispiel der Unterschied zu Belarus, also wie das sicher ehrbare und wichtige der Einsatz der Demonstranten in Weißrussland für die Demokratie gleich so viel Aufmerksamkeit bekommen hat und Tage danach verschiedene Statements von EU, UN und allen Seiten, allen europäischen Regierungen. Und dann da unten, was sehr Ähnliches geschieht an verschiedenen Orten und aber gar nicht wirklich passiert. Aber darauf wollte ich halt auch hinweisen, diese selektive Empörung, die man da an den Tag legt, wo sich dann geopolitische Ideale doch sehr auch darin niederschlagen, inwieweit die Demokratie jetzt hochgehalten wird oder nicht. Wir hatten jetzt gesprochen über Guinea, wo am 18. Oktober die Wahlen schon stattgefunden haben, und Elfenbeinküste, wo am 31. Oktober die Wahlen stattfinden werden. Ja, und vielleicht machen wir dann ein zweites Interview zu Burkina Faso, wo am 22. November, und Niger, wo am 27. Dezember die Wahlen stattfinden. Mal sehen, oder? Der Niger ist halt auch sehr wichtig für Frankreich, weil da ein Großteil ihres Urans kommt. Das ist der zweitgrößte Uranlieferant Frankreichs. Gerade könnte es auch sein, der drittgrößte, weil die Uranpreise niedrig sind und die Preise für Militär bleiben ja sozusagen gleich für all die Sicherheit, die man da braucht. Aber Frankreich ist auf jeden Fall sehr davon abhängig, weil Frankreich hat ja 75% seines Stromes aus Nuklearenergie. Das heißt, ja, da bräuchte es einiges. Und da ist dann aber 2010 auch der Präsident Tanja, auch ein Liebling von Frankreich, gegen Frankreichs Unterstützung dann von Aufstand und Militär abgesetzt worden. Und dann hat die Gegenseite übernommen, Issoufou. Die hat dann die Uran-Konzessionen neu verhandelt und auch andere Konzessionen, China, Öl, die Tanja gemacht hat und sowas. Und sich wahrscheinlich schon mehr Geld da rausgeholt, um einiges. Frankreich soll sogar bereit gewesen sein, bis zu 50% dann mehr zu zahlen in den neuen Deals. Aber konnte das jetzt auch nicht wirklich an die Bevölkerung weitergeben. Da hat sich nicht so viel getan. Auf dem Human Development Index von der UN sind sie sogar auf den letzten Platz abgerutscht, obwohl ja dann doch mehr Geld in der Staatskasse sein sollte, wenn sowas neu verhandelt wird. Und dann, man sieht ja auch, wie viel da davor den Flöten gegangen ist, wenn Frankreich da nochmal bereit ist, so viel mehr zu zahlen, weil es dann immer noch billiger ist als auf dem Weltmarkt, trotz allem militärischen Sichern und sowas, was man dort braucht, weil da sind dann auch diese, was hier gern als Terroristen bezeichnet wird, islamistische Bewegungen oder andere, zum Beispiel die Tuareg-Bewegungen, die dann auch die Sicherheit von diesen Minen gefährden, weil die sich halt sagen, ja okay, da kommen jetzt die Europäer und nehmen unsere Sachen weg und wir haben da alle gar nichts davon. Bei Burkina Faso ist es auch ähnlich, kann ich jetzt nicht ganz durchsehen, welche politischen Bewegungen jetzt da von wem alles unterstützt sind. Da ist es auch ganz klar, dass die Wahl durch die Sicherheitslage einfach sehr beeinflusst ist, weil Burkina Faso hat ein Drittel seines Landes da verloren an Dschihadisten, Milizen, viele in andere Gegenden sind, weil eben auch kein reicher Staat, wenig Geld für Polizei und von alternativen Strukturen dort, jetzt nicht islamistischen, aber auch bewaffneten Strukturen, so Selbstverteidigungsmilizen regiert. Das heißt, mit denen muss dann zusammengearbeitet werden und also einfach diese schwache Staatlichkeit. Und damit würde ich es dann auch schon belassen. Da finde ich, ist halt auch nochmal darauf hinzuweisen, dass mit all diesen Militäreinsätzen Frankreichs, die ja auch Burkina Faso da sind, über diese G5-Geschichte, sich über die ganze Gegend zieht, die Islamistenpräsenz nämlich gar nicht eingeschränkt wurde, sondern die ganze Zeit am Wachsen war. Also das finde ich das Interessante daran, dass die, was zuerst in Mali dann irgendwie ein Problem, als Problem gesehen wurde, kaum waren die Europäer da und die Franzosen und MINUSMA und andere, wachsen diese verschiedenen Kräfte und es springen immer mehr bewaffnete Gruppen hervor, wie islamistische, wie andere, die sich dann dagegen verteidigen müssen. Die nationalen Armeen greifen viel stärker durch und Menschenrechte leiden darunter und letztendlich haben uns diese immer mehr europäischen oder internationalen militärischen Missionen dort eigentlich immer mehr Unfrieden und Unstabilität gebracht. Und das finde ich da in diesem Fall dann eben auch interessant. Und dass die europäischen Interessen, da wird dann immer von Stabilität dort geredet. Das braucht ja auch für Rohstoffe oder sowas, aber letztendlich bringt man es dann gar nicht so unbedingt und ist ja dann eh schon fraglich, ob das überhaupt rechtfertigen würde.